Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still kräftig, 2-0 in der Complete Defense. Brilliant stuff! Oh, it's got in for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des Wölferadios, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, 3-0 gegen Freiburg gewonnen, was heißt das jetzt? Sind wir wieder in der Spur? Wird's gegen Schalke ähnlich gut? Und ja, wie gehen wir mit der Mannschaft um nach den Vorkommnissen gegen Leverkusen? Darüber spreche ich mit unserem Kapo aus der Singing Area, mit dem Marvin. Und er wird noch ein bisschen was erzählen, was am Samstag auch geplant ist an Fanveranstaltungen dazu. Dann rede ich natürlich ja über das Spiel gegen Schalke, das ist klar, mit Mario Turic von RTL Aktuell. Er ist Schalke-Mitglied und Experte für Königsblau. Thema wird auch das tolle Filmprojekt Hashtag 20 sein, die Doku, die Filmdoku über den VfL Wolfsburg und seine Fans. Da begrüße ich vom Filmteam David Bebnowski. Er wird uns sagen, was es so Neues gibt zum Stand der Dreharbeiten und wie die Fans sich ganz direkt ab diesem Wochenende beteiligen können und was im Stadion noch für eine Überraschung wartet. Das war wichtig. Und gemeint ist natürlich das 3-0 in Freiburg. Ein bisschen, ja, in der Deutlichkeit nicht erwartet worden, würde ich sagen. Und schon irgendwie total gefühlt lange her, durch diese total spannende Länderspielpause in dem, ja, glorreichen 8-0 war es, glaube ich, gegen San Marino. Schönen Gruß noch an Thomas Müller und seine weißen Socken in den Sandalen. Ja, und dann das, ja, auch ganz wichtige 0-0, was ganz viele Erkenntnisse gebracht hat. Ja. Hätte ich mir auch schenken können, die Länderspielpause. Ich glaube, vielen von euch geht es auch so. Denn viel, viel spannender ist natürlich, was jetzt auch am Wochenende passieren wird. Das Spiel gegen Schalke, Heimspiel. Und es gab ja einige Vorfälle in der Vergangenheit. Unter anderem beim letzten Spiel gegen Leverkusen. Danach gab es, ja, Aussprachen. Und die Reaktion in Freiburg. Dann beim Auswärtsspiel. Und die war sehr, sehr gut. Und die hat ganz, ganz vielen gefallen. Gleichwohl, ich sagen muss, dass ganz, ganz vielen Fans die Lage nicht so geheuer ist. Ich würde eher sagen, sie ist sogar, naja, man traut dem Braten nicht so richtig. War es jetzt tatsächlich die Wende? Zwischenzeitlich ist dann Valerien Ismael tatsächlich dann auch zum Cheftrainer befördert worden. Er hat ja dann auch in vollverantwortlicher Position sozusagen dann erstmal ein paar Ausrufezeichen gesetzt. War ja auch einiges darüber zu lesen, dass er Julian Draxler, der ja weiterhin verletzt ausfällt, auch wohl gegen Schalke, ein bisschen gerüffelt hat nochmal für die Nummer, die im Sommer abgelaufen ist, dass er erwartet hat, also dass Ismael erwartet, dass jetzt nur Spieler dabei sind, die auch mit dem Herzen in Wolfsburg sind und auch sich da entsprechend reinhängen. Die Trainingsintensität wurde offensichtlich gesteigert, wie ich das so lesen kann, wurden so ein paar andere Akzente gesetzt, was auch zum Beispiel die Videoanalyse angeht. Das klingt alles erstmal ganz okay, entscheidend sind aber nach wie vor in dieser Phase die entsprechenden Ergebnisse. Und die hoffen wir natürlich auch am Samstag gegen Schalke zu liefern. Und wie schon der Sohn des Ehemannes mütterlicherseits bei mir immer gesagt hat, nicht lang schnacken, sonst gibt's auf den Backen, möchte ich genau diesen Themenkomplex, was heißt das jetzt genau, was ist geplant auch von Seiten der Fans für den kommenden Samstag gegen Schalke, gerne besprechen mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Ja, und mein erster Gast steht mitten in der Nordkurve. Es ist nämlich unser Kapo aus der Singing Area. Hallo Marvin. Grüß dich, Lenny. Viele sind gespannt, wie die Fans des VfL der Mannschaft gegenübertreten beim Spiel und vor dem Spiel gegen Schalke. Jetzt hat die aktive Fanszene vor kurzem einen Flyer veröffentlicht, wo zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen wird. Erzähl mal ein bisschen mehr bitte zu dieser Veranstaltung. Was habt ihr vor? Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja, also grundsätzlich ist um 12 Uhr der Treffpunkt aufgerufen für die Halle 9. Und da ist halt jeder interessiert, jeder Fan eingeladen, da hinzukommen. Es wird kurz angesprochen, wie das Gespräch denn nach dem eigentlichen Gespräch am Marathontor verlaufen ist. Da gab es nochmal ein persönliches Gespräch mit der Mannschaft und Vertretern der Fanszene. Und da wird halt darauf eingegangen, worum es da geht und vor allem die wichtige Frage, weil viele halt auch nicht wissen, wie man mit der Situation im Moment umgehen soll. Was halt der Weg für die Zukunft ist, welchen Weg man einschlagen sollte als aktive Fanszene, und das ist jeder VfL-Fan herzlich eingeladen. Was erwartet ihr euch konkret von dieser Informationsveranstaltung? Was soll da genau dann auch hinterher passieren? Uns ist vor allem wichtig, dass wir als Fans zusammen an einem Strang ziehen und jedem bewusst ist, worum es geht. Also dass halt Pöbeleien und alles Weitere in diesem Moment halt wirklich keinen Sinn macht. Die Saison ist noch sehr jung und die Mannschaft braucht zurzeit wirklich unsere Unterstützung und wir konnten auch aus dem Gespräch viel Gutes mitnehmen. Es war sehr ein konstruktiver Dialog mit der Mannschaft und wir konnten da viel Positives mitnehmen und hatten auch das Gefühl, dass die Botschaft wirklich bei den Spielern angekommen ist und dass man jetzt zusammen ein Zeichen setzen muss. Und da sind wir als Fans zurzeit umso mehr gefragt, denn wenn wir von den Spielern auch viel fordern, dass sie eine Leistung bringen, dann muss das aber auch von uns auf den Rängen kommen und wir müssen jetzt diese 10% noch mehr geben als sonst, damit die Spieler halt auch rauskommen und nicht das Gefühl haben, dass sie von uns mehr, ja, also quasi Angst haben zu spielen, sondern mit unserer Unterstützung zusammen aus dem Tief wieder herauskommen. Ja, ganz wichtig ist vor allem, dass jeder Fan dazu aufgerufen ist, seinen Schal mitzubringen und man zusammengeschlossen zeigt, dass man hinter der Mannschaft steht und zusammen für Wolfsburg und für Stadt und Verein einsteht. Das heißt, Sinn der ganzen Aktion ist auch, gerade in einer Phase, wo es nicht so läuft, zu zeigen, man steht zum Verein und man unterstützt die Mannschaft. Genau, das ist genau richtig, weil die Emotionen sind halt auch sehr hochgekocht, das ist auch absolut verständlich, aber was man sich halt vor Augen halten muss, dass man halt einen konsequenten Weg auch finden muss. Also wenn man einerseits sagt, man pöbelt, dann kann man dies auch nicht in 5-6 Spieltagen wieder hinspielen, wenn es dann wieder läuft und wieder alles beklatschen und das Trikot fangen. Da muss man schon eine Linie fahren, bin ich der Meinung. Und da wollen wir halt generell dazu die Fans unseren Standpunkt beibringen, den wir vielleicht jetzt eine andere Ansicht haben, da wir dieses persönliche Gespräch hatten. Und wir wollen das einfach den Fans rüberbringen. Und da kann halt jeder auch seine Meinung und seine Kritik gerne äußern. Dazu ist auch jeder eingeladen, das auch sehr wünscht. Aber grundsätzlich halt, dass man einen Konsens findet, worauf man zusammen als Fans hin und als Fans festhalten kann, dass wir zusammen an einem Strang ziehen. Und in meinen Augen geht es nur aus der Situation wieder heraus, indem man zusammen supportet, zusammen Gas gibt und zusammen mit der Mannschaft auch wieder herauskommt aus dem Loch. Jetzt hast du das Gespräch mit der Mannschaft angesprochen, das ihr geführt habt. Du hast auch gesagt, da ist sehr, sehr viel verstanden worden. Die Botschaft sei angekommen. Das ist ja immer so sehr allgemein gehalten. Was gibt ihr denn so ganz persönlich oder was gibt euch da ganz persönlich Hoffnung, als ihr euch da sozusagen ins Auge geschaut habt, dass es tatsächlich besser wird und dass das Ganze nicht nur Lippenbekenntnisse waren? Ja, da sprichst du einen guten Punkt an, weil halt schon viel gesagt hat von Marcel Schäfer, von Diego Benaglio, jedes Mal die Botschaft kam an und wir arbeiten. Und letztendlich halt auch wirklich nicht viel da rumgekommen ist. Aber was mich halt persönlich, was ich gut fand, war halt, wenn man den Spielern auch, gerade viele junge Spieler, die dabei waren, wenn man denen in den Augen guckt und man sieht halt schon, dass die Situation sie doch schon beschäftigt und man vor allem, jeder will halt auch Fußball spielen und es macht ja letztendlich keiner mit Absicht und schlecht zu spielen. Und ich denke einfach, dass die Spieler sich wirklich damit beschäftigen und auseinandersetzen, was los ist und auch intern das läuft bei denen und sie halt auch viel drüber reden, aber halt generell auch eine große Verunsicherung bei der Mannschaft im Moment ist, was sich auch rauslassen hat, weil von den Rängen auch viel Pfiffe kam, wenn man fast falsch gespielt wurde. Also, dass wir halt quasi auch der indirekte Appell an uns, dass quasi mehr Unterstützung von uns kommen sollte, damit die Mannschaft auch damit besser umgehen kann. Und ja, letztendlich kann man es kaum beschreiben. Es war letztendlich der Kontakt mit den Spielern, wo man wirklich gemerkt hat, ja, bei ihm hat es Klick gemacht und er hat das nicht nur so gesagt, sondern man sieht es ihm auch an. Und das gibt mir eigentlich Hoffnung für die Zukunft, dass die Spieler das auch diesmal wirklich verstanden haben und sich darüber Gedanken machen. Und man da zusammen auch rauskommt. Das ist halt das ganz Wichtige, dass halt Mannschaft und Fans das nur zusammen schaffen können. Vor welchem Hintergrund siehst du denn das Spiel in Freiburg? Ist das dann tatsächlich auch die richtige Antwort gewesen auf dem Platz? Naja, dass wir 3-0 da gewonnen haben, spricht auf jeden Fall für uns. Unter diesen Verhältnissen war es halt auch ein dreckiges Spiel. Und sag ich mal so, und dass es dann für uns auch gewonnen wurde, spricht auf jeden Fall für die Mannschaft. Also ich finde, das ist schon eine erste positive Reaktion, weil im Spiel viel Kampf dabei war, viel Leidenschaft. Was ich persönlich sagen würde, sie haben gut gespielt, es war eine klare Verbesserung zu sehen. Und man kann es nur als positives Zeichen sehen und als Startschuss, dass man zusammen aus dem Loch wieder rauskommt. Und daran geht es halt jetzt beim Heimspiel gegen Schalke anzuknüpfen. Und genau das, was die Mannschaft auf den Platz gebracht hat, muss man jetzt auch wieder auf den Rängen bringen. Und das haben wir in Freiburg, finde ich persönlich, ganz gut gemacht. Es waren viele Fans da, verhältnismäßig. Und daran muss man anknüpfen. Zusammenstehen, wir haben diesen Fortschritt, wir haben die Reaktion auf den Platz gebracht Und daran müssen wir jetzt beim Heimspiel gegen Schalke anknüpfen. Mit Schalke kommt ja eine Mannschaft, die am Anfang der Saison auch immense Probleme gehabt hat. Es ist auch gleichzeitig natürlich auch die Rückkehr von Naldo. Wenn man das Ganze sozusagen mal betrachtet, wir haben jetzt mal gewonnen wieder in Freiburg. Welches Spiel erwartest du? Was glaubst du, wie das Spiel abläuft am Samstag? Also es wird auf jeden Fall ein sehr schweres Spiel gegen die Schalke. Aber wenn man halt so zurückblickt, wir haben es ja immer gegen die Schalke gut aufgesehen. Da kann man auch mal ein bisschen Hoffnung aufsetzen. Generell wird es aber, denke ich mal, auch wieder ein sehr kämpferisches Spiel. Ja, spielerisch, wenn halt die Blockade einmal im Kopf ist bei den Spielern, dann ist es halt auch schwierig. Geht mal ein Pass verloren und dann wird da mal ein Zweikampf verloren. Aber was ich halt erwarte, dass die Mannschaft einfach die Körpersprache anders hat und dass nicht schlimm ist, wenn man mal einen Pass verliert oder einen Pass falsch spielt, sondern man muss einfach diesen Siegeswillen sehen. Und das wird auch eine kämpferische Partie gegen Schalke. Aber ich bin der Meinung, dass die Mannschaft das schaffen kann und wir zusammen als Fans dann auch dahinter stehen und eine kämpferische Leistung sehen, ja. Und hoffentlich einen Sieg dann. Letzte Frage. Unser neuer Chefcoach, Valeria Ismael, hat ja gesagt, er möchte nur Spieler haben, die mit vollem und ganzem Herzen dabei sind. Wenn du seine Rolle mal jetzt bewertest nach der kurzen Zeit, wie siehst du ihn? Wie würdest du ihn bewerten? Ich muss sagen, persönlich anfangs skeptisch gesehen, aber wenn man sich anhört, was noch so für Namen im Umlauf gewesen sind, ob sie jetzt nun gut oder schlecht sind, sei jetzt mal dahingestellt. Was mich bestärkt in der Meinung, also was ich gut finde, ist, dass die Spieler auch ein Bekenntnis zu ihm gesagt haben, ja, wir kommen mit ihm klar und ja, das läuft und wir finden das gut. Und solange das Verhältnis halt zwischen Spielern und Trainer passt und das funktioniert, kann man eigentlich gegen den Trainer auch nicht sagen. Mit der Meinung jetzt von ihm, er will halt Spieler nur mit, die wirklich zur Stadt stehen, ist ein guter Ansatz auf jeden Fall. Hatten wir gefühlt halt in Wolfsburg, ist das immer so ein Thema für sich, ist halt relativ schwierig und eher weniger junge Leute. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, wie er das sieht und wie er das auch wirklich umsetzt, ob das nur eine Floskel von ihm war, was er dahin gesagt hat oder ob er wirklich daran festhält. Und ja, letztendlich muss einfach eine Reaktion auf den Platz kommen und da ist es letztendlich, das ist egal, aber da kommt es halt drauf an, wirklich, dass sie auch kämpfen, ob sie nun für Wolfsburg kämpfen oder für sich als Spieler. Also ist halt schwierig, weil wir erst die Diskussion hatten mit diesen Millionärrufen und all so weiter und er haut damit quasi nochmal mit in die Kerbe rein, was halt ja für die Situation schwierig ist, aber ich denke mal, dass einfach nur zählt, dass das Verhältnis zwischen Spielern und Trainer passt und das ist das Einzige, was im Moment fehlt und so kann man nur aus der Situation herauskommen. Und dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Fans und Verantwortlichen und Fans wieder besser wird, darüber soll auch gesprochen werden bei der Informationsveranstaltung am Samstag beim Heimspiel gegen Schalke. Hier nochmal die Kerndaten sozusagen. Um 12 Uhr in der Halle 09 Diskussion und auch hinterher im Stadion ist einiges geplant, sage ich mal, um ein bisschen die Spannung aufzubauen. Das wird sehr schön. Über die ganze Thematik habe ich gesprochen mit unserem Kapo aus der Singing Area in der Nordkurve. Das war der Marvin. Ich danke dir für das Gespräch. Alles klar, mach's gut, Lenny. Und im Wölferradio geht Schlag auf Schlag. Ein Thema, das die Fans in den letzten Wochen und ja Monaten, kann man sogar sagen, umgetrieben hat, ist Hashtag 20, der Film, die Fan-Doku über den VfL. Und damit ich nicht immer alles selber da irgendwie so zu erzählen muss, habe ich mir einen interessanten und weiteren Gast eingeladen. Hashtag 20. Ja, und via Skype bin ich jetzt verbunden mit einem der Filmemacher von Hashtag 20, meinem Kollegen David Bibnowski. Er wird uns gleich ein bisschen was erzählen, wie es denn so ausschaut um das schöne Filmprojekt über den Fan-Doku über den VfL Wolfsburg. Aber erstmal sage ich natürlich Hallo David. Ja, moin Lenny. Ja, wie sieht's denn aus, Stand der Dreharbeiten? Wie läuft's denn so? Hashtag 20 hat ja für Schlagzeilen gesorgt, viel Gesprächsstoff in der Fanszene auch. Aber kannst du ja mal sagen, wie es denn momentan so ausschaut? Ja, da kann ich eine ganze Menge erzählen oder zumindest könnte ich weit ausholen. Ich möchte es jetzt mal ganz kurz machen, es sieht toll aus. Es ist so, dass wir wirklich von allen Seiten einfach mit Ideen, auch mit Material nochmal versorgt wurden. Es ist ein ganz toller Rückhalt sozusagen auch für das Projekt spürbar und es ist einfach wirklich eine schöne Sache, dass man sozusagen so schön und für ja, mit so, auf so viel Herzblut da stößt und auch wirklich, dass die Dinge sich so gut entwickeln. Also es ist zurzeit ja natürlich eine Situation, in der wir wirklich auch schon eine ganze Menge gedreht haben. Wir waren jetzt bei den Spielen in Mainz und in Mainz sage ich schon gegen Mainz natürlich viel auf der Straße, auch im Stadion, und gegen Dortmund war das eben ebenso und haben einfach eine ganze Menge Bilder. Das Einzige, was leider ein bisschen fehlt, sind der ausgelassene Torjubel. Aber da, ja, da hatten wir noch nicht so viel Glück zu Hause. Moment. Kommt vielleicht noch. Das auch kommt, genau. Ja, kommen wir gleich noch zu, quasi, wenn wir in den Auftritt kommen. Aber das klingt, als wärst du sehr zufrieden momentan, wie es läuft. Ja, bin ich absolut. Also das ist, ja, es ist, ich sag mal so, die Erwartungen sind definitiv übertroffen worden und die viele Arbeit, die jetzt da drin steckt, wird dadurch ein bisschen süßer und man merkt sie nicht so doll. Arbeit ist genau das richtige Stichwort. Nicht nur, weil es in Arbeit, Fußball, Leidenschaft drinsteckt, sondern auch im Wörtchen Zusammenarbeit. Da gab es ja beim Fanfest schon einiges, was da zusammengekommen ist an Unterstützung. Hast du ja eben auch gerade schon angesprochen. Wie ist das gelaufen, auch gerade zusammen nach dem Fanfest? Wie muss man sich das alles so konkret vorstellen, die Zusammenarbeit? Ja, also es war im Prinzip war es so, dass wir relativ früh sozusagen dann ja auch an den VfL und an die Multiplikatoren in der Szene dann über die Supporters und über verschiedene andere Clubs an die sozusagen organisierte Fanszene nochmal herangetreten sind. Und von dem Moment an ist es eigentlich so gewesen, dass wir ja Unterstützung erfahren haben. Und das ist eigentlich immer mehr geworden, muss ich ehrlich sagen. Also es war dann so, dass wir gerade auf dem Weg zum Fanfest jetzt gegen Mainz, es ist ja parallel sozusagen aus mehreren Strängen geplant worden. Also wir hatten ja die Idee, dass wir einfach alles, was sozusagen, dass wir dieses Fest oder diesen, das Fest war dann noch gar nicht in der Mache, aber dass wir dieses Spiel sozusagen auch als besonderes Spiel für uns, für den Film sehen wollen. Und parallel dazu wurde dann eben gerade aus anderen Teilen der Fanszene geplant, dass man dieses Fanfest doch veranstalten könnte. Und dann ist sozusagen in einer großen Kooperation die tolle Idee mit dem Fanmarsch gekommen, die natürlich jetzt auch schon einen wunderbaren Niederschlag im Film und im Trailer gefunden hat, den wir jetzt bald sehen können. Also es ist wirklich eine ganz breite Zusammenarbeit. Es sind viel, viel mehr Gruppen, als das normalerweise der Fall ist in Wolfsburg, die wirklich in das Projekt involviert sind. Wir haben wirklich eine tolle Unterstützung erfahren, einfach auch, was es angeht, sozusagen Spenden zu sammeln. Also eine große Bereitschaft auch wirklich die ganze Zeit gespürt, dass da wirklich was gemacht wird. Und meine Hoffnung ist ja natürlich auch, dass es jetzt so weitergeht. Also dass sozusagen dieses Bündnis, was sich da jetzt auch gebildet hat, im Grunde ein bisschen tragfähig bleibt und hoffentlich dann auch über den Moment hinaus zusammensteht. Du hast es gerade angesprochen, Stichwort Geld. Da ist es ja eines der Kernkonzepte des Films, auch eine möglichst hohe Fanbeteiligung herzustellen, dass man tatsächlich auch das Gefühl hat, tatsächlich etwas zum Film beigetragen zu haben und auch zu sagen können, das ist mein Film. Letztendlich steht das Ganze ja auch unter dem Motto, ein Film von Fans für Fans. Deswegen wird jetzt nach dem Wochenende das Crowdfunding an den Start gehen, was im Zusammenhang mit Hashtag 20 auf den Weg gebracht wird. Kannst du da mal ein paar Takte zu sagen? Das Crowdfunding ist ganz zentral und ganz, ganz wichtig für die Realisierung des Films. Also wir versuchen so weit wie möglich, oder wir sind bislang komplett sozusagen auf dem Weg, wirklich den Film mit Geldern aus der Fanszene zu realisieren. Das wollen wir auch beibehalten. Und je mehr da zusammenkommt, umso besser wird der Film letzten Endes. Und hierfür bieten wir oder setzen wir das Crowdfunding eben gerade ein, um diese Gelder dann letzten Endes zur Realisierung des Films auch zusammenzubekommen. Aber was dabei ganz wichtig ist, ist, dass wir natürlich nicht nur sozusagen Geld absaugen wollen, sondern wir bieten dafür auch wirklich Gegenwerte. Also 20 soll ja ein Film sein, wenn man so ausspricht, ja, 20, auch wo jeder sozusagen seinen Teil auch drin wiederfinden soll. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, um eben gerade auch ein Stück weit Teil dieses Films zu werden. Und das ist ganz praktisch so, dass man bei jeder Spende natürlich einmal hilft. Und sobald man eine Spende macht, die über 20 Euro geht, wird der Name des Spenders dann letzten Endes auch im Abspann des Films auftauchen. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch was man dann vielleicht in ein paar Jahren, wo man sich dann vielleicht nochmal drüber freuen kann. Darüber hinaus ist es so, dass wir wirklich auch noch ganz tolle Angebote verwirklichen konnten. Und da sind uns einfach Ideen aus der Fanszene auch zugeflogen, sozusagen nochmal einen besonderen Gegenwert in Form von Prämien wirklich dann auch bieten zu können. Und das ist nicht nur aus der Fanszene so, sondern es gibt auch aus dem Kreis der Mannschaft ganz, ganz tolle Prämien. Und das lohnt sich einfach auf jeden Fall reinzuklicken, sobald diese Seite online ist. Das wird im Verlauf der nächsten Tage passieren, im Verlauf der nächsten Woche. Ganz wichtig, die Adresse dafür ist natürlich 99funken.de/20, also die Zahl. Da wird dann alles auch in den nächsten Wochen nach und nach auftauchen und man wird dann eine ganze Menge toller Dinge finden können. Und dabei ist es noch ganz wichtig, eine Sache zu sagen, damit dieses Crowdfunding dann auch wirklich so schnell wie möglich starten kann, werden 100 Leute benötigt, die praktisch sich auf der Plattform registrieren lassen. Und sobald diese 100 Leute gefunden sind und zusammenkommen, kann das Crowdfunding beginnen. Also bitte in den nächsten Tagen immer mal wieder checken und gucken, ob ob die Seite oder auf 99 Funken gehen, sich registrieren, das Projekt anklicken. Und dann können wir alle bald loslegen und all das ist dann ein Teil, um wirklich 20 immer, immer weiter auf dem Gleis nach vorne zu schieben. Der Start wird natürlich über die gängigen Netzwerke dann auch noch bekannt gegeben. Wenn du jetzt nochmal auf das kommende Wochenende schaust, da ist ja auch einiges gebacken. Viele wollen ja was sehen, sozusagen auch, was denn da an Hashtag 20 auf den Weg gebracht worden ist. Und da ist eine Premiere geplant am kommenden Samstag vor dem Spiel gegen Schalke. Ja, vor dem Spiel gegen Schalke wird es den ersten etwas längeren Trailer zum Film geben. Es lohnt sich definitiv, rechtzeitig am Platz zu sein, weil wir circa 2 Minuten lang mit Ausschnitten, die wir bislang schon gedreht haben, über die Leinwände flimmern werden. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich bei jedem Mal, wenn ich den Trailer sehe, immer noch Gänsehaut bekomme. Also da darf man sich wirklich drauf freuen. Und ich hoffe natürlich, dass das auf eben solche Emotionen und Reaktionen stößt, wie das jetzt bei mir immer noch der Fall ist, obwohl ich daran beteiligt bin. Gleichzeitig geht auch noch die Homepage am Start, soweit ich weiß, ne? Ganz genau, die Homepage geht auch an den Start, parallel dazu im Grunde. Es ist wirklich alles sehr, sehr eng getaktet, also wir hoffen, dass das Ding schon am Freitag online ist. Wir werden da auch den Trailer zeigen können und dort gibt es natürlich noch Hintergrundinformationen zum Film und letzten Endes wird man über die Homepage dann auch zum Crowdfunding geleitet werden. Genau, sinnvolle Sache, klingt alles erstmal ganz toll, was auf den Weg gebracht worden ist. Vielen Dank auch für die wirklich breite Unterstützung, kann man an dieser Stelle nur nochmal sagen. Absolut. Wie geht's dann im kommenden Jahr weiter? 2017, da soll ja auch noch kräftig weitergedreht werden, ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie viel Geld letztendlich noch reinkommt. Und das alles fließt natürlich nahezu 1:1 in die Qualität des Films und in das, was dann sozusagen geplant ist, auch für den kommenden Sommer. Ja, also vielleicht mal zum Hintergrund. Das ist, glaube ich, nicht automatisch ersichtlich, wenn man das Filmprojekt sich so ein bisschen anschaut. Es gibt eine bestimmte Anzahl an Spielen, an denen wir nur drehen dürfen. Das ist der DFL geschuldet, die eben gerade auch Auflagen hat für sowas. Und entsprechend müssen wir halt relativ auch sparsam mit dem umgehen, was uns da zur Verfügung steht. Und insofern, ich habe es gerade eben schon gesagt, wir haben schon an 2 Spieltagen im Stadion gedreht. Wir haben damit dann noch 2 Spieltage, einmal auswärts, einmal zu Hause. Und das ist das, was im nächsten Jahr auf jeden Fall noch anstehen wird oder sehr wahrscheinlich noch anstehen wird. Es ist bislang zumindest noch nicht 100%ig geplant, dass wir noch in der Vorrunde noch mal einmal drehen. Und darüber hinaus geht es dann natürlich auch darum, dass wir, das ist ja das Ziel des Films und Teil des Konzepts, natürlich auch unsere Protagonisten aus der Fanszene auch in ihrem Alltag noch genauer beleuchten und zeigen wollen. Und das sind alles Dinge, die wir schon begonnen haben, die aber im nächsten Jahr noch ausgebaut werden müssen. Und dann gibt es noch 1-2 kleine Ideen, die dann vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln sind und auch ein bisschen mit den Wolfsburger Klischees spielen werden. Aber ich denke, dazu müssen wir jetzt noch nichts sagen, sondern das reicht, wenn das dann zeitnah im neuen Jahr passiert. Genau, schließlich soll das Ganze ja auch ein abendfüllender Spielfilm quasi fast werden oder eine abendfüllende Dokumentation, die dann letztendlich auch passend zum tatsächlichen Jubiläum im Sommer 2017 in die Kinos kommt. Das war David Bibnowski vom Filmteam Hashtag 20, der ein bisschen Einblick gegeben hat über das, was momentan passiert ist oder bisher passiert ist und jetzt dann auch nochmal ansteht mit einem kleinen Ausblick aufs kommende Jahr. Ich danke dir für das Gespräch. Ja, ganz gerne. Kurzpassspiel. Die deutsche Fußballnationalmannschaft war ja bei Papst Franziskus zu Gast, bei einer eigenen Privataudienz. Und da durfte jeder Spieler dann mal nach vorne und schön die Hände schütteln, hat man noch ein Geschenk mitgebracht. Und dem Wölferadio liegt ganz, ganz, ganz exklusiv vor, was der Papst, selber großer Fan der argentinischen Nationalmannschaft, weil er ja gebürtiger Argentinier ist, zu Mario Götze gesagt hat. Ja, was soll man auch machen, wenn man besser ist als Messi? Der Hamburger SV sorgt wieder für Schlagzeilen, denn die Hamburger haben jetzt als neuen Sportdirektor offenbar Pietro Lombardi verpflichtet. Der hat ja eine Menge Zeit, jetzt nach der Trennung von der Sarah. Die ein oder anderen werden wissen, wer das ist. Das sind so ehemalige DSDS-Stars. Ja, und warum hat der HSV das gemacht? Ja, der HSV engagiert jeden, der dem Verein nicht weiterhelfen kann. Ex-Wolfsburg-Star Edin Dzeko hat rote Karte gesehen im Länderspiel gegen die Griechen. Ja, er hat nämlich dem Kollegen Sokratis, der in Dortmund spielt, nach einem Foul mal eben die Hose runtergezogen. Jetzt muss ich nicht nur auf mildernde Umstände für Edin plädieren, sondern natürlich auch sagen, es hätte alles noch viel schlimmer kommen können. Denn bei uns hat der Edin ja nicht nur gelernt, wie er beim Dribbeln dem gegnerischen Abwehrspieler die Hose auszieht, sondern ihm auch kräftig noch den Arsch versohlt. Kombinationsspiel. Ja, und bei mir ist jetzt Mario Turic, Redakteur von RTL Aktuell, Schalke-Mitglied und natürlich entsprechend Experte für Königsblau. Hallo Mario. Hallo Lars. Ja, schön, dass das wieder geklappt hat. Ne? Hat ja letztes Mal sich schon bewährt, dass wir beide miteinander gesprochen haben. Aus meiner Sicht. Aus deiner Sicht schon, ja. Für Wolfsburg war es nach dem Spiel auf Schalke letztes Mal nicht so pralle. Aber mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz. Wie besorgt warst du denn am Anfang der Saison, als es bei euch gar nicht so lief, mit 0 Punkten nach 4 Spieltagen und 5 Spieltagen sogar? Naja, dann stellt man natürlich sofort auch Trainer wieder in Frage, wobei ich zu meiner Ehrenrettung sagen muss, mein Sohn, mit dem ich viele Fußballfachgespräche über Schalke führe, der war total begeistert vor der Saison, als es hieß, ja, jetzt kommt Markus Weinzierl, wird neuer Trainer bei uns. Und ich war da ehrlich gesagt immer so ein bisschen reserviert. Und nach den ersten 5 Spieltagen sah ich mich irgendwie bestätigt in meiner Meinung. Wobei, jetzt muss ich sagen, schlägt es natürlich genau ins Gegenteil um. Und ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Also alles das, was ich am Anfang so als kritisch gesehen habe. Ich habe ehrlich gesagt auch bei Augsburg, als er Trainer war, nicht so die Spielphilosophie hinter der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, gesehen. Wie jetzt, sagen wir mal, bei Dortmund oder bei Gladbach oder bei den Bayern. Jetzt nicht auf dem Niveau, aber ich spreche einfach davon, dass man als Laie auch erkennt, was will die Mannschaft eigentlich. Und das habe ich, ja, die haben effizient gespielt dann auch in der Rückrunde, also in der vergangenen Rückrunde. Aber dass man da sozusagen auch der Laie sieht, die stehen eher, sag ich mal, hinten drin und spielen auf Konter oder die machen direkt, greifen den Gegner am eigenen 16er, also am 16er des Gegners an und spielen so dieses Pressing oder rennen mit 4 Mann vor nach Balleroberung im Vollsprint oder wie auch immer. Also das habe ich nicht gesehen und fühlte mich dann natürlich auch bestätigt am 5. Spieltag, also auch wenn ich das nicht so schlimm erwartet hätte, logischerweise. Und um deine Frage direkt zu beantworten, na klar, ich habe dann immer geguckt, wer kommt denn so als Nächster so und besteht irgendwie Hoffnung, dass wir auf einen Gegner treffen, der vielleicht auch so eine Krise hat im Moment und um da mal ein Positivergebnis zu erzielen, also die Sorgen, die wachsen natürlich und man verabschiedet sich sehr schnell von den Ansprüchen, die man zu Anfang der Saison vielleicht auch da hatte und dann, ja gut, um Europapokalplatz werden wir schon wieder mitspielen. Also die Sorge war da, in der Tat. Jetzt natürlich sieht es besser aus. Das heißt, Weinzierl hast du schon kritisch angesprochen. Wie sieht es denn mit dem Kollegen Heidel aus? Das war ja doch eine Zeitenwende, die ihr da jetzt auch hingelegt habt. Es sollte mehr Kontinuität, mehr Ruhe reinkommen durch die ganze Geschichte. Ist das tatsächlich passiert oder ist das noch zu früh, um das zu sagen? Gerade auch so auf Management-Ebene? Nee, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, der passt zu Schalke. Auch wenn er jetzt natürlich mit so einem, wie nennt man den Akzent, den er da spricht? Rheinhessischen Akzent, den er da spricht. Aber ich finde, das ist keiner, der irgendwie gequirlt daherredet, sondern der redet, glaube ich, auch so, wie das die Fans auf Schalke gerne haben. Nicht irgendwie hochtrabend, sondern sagt auch, Leute, sagt er dann immer, bleibt ruhig. Wir müssen einfach kontinuierlich weiterarbeiten, dann wird sich der Erfolg, das hört sich jetzt nach einer Floskel. Ich meine jetzt nur, es ist jetzt nicht irgendwie so. Also er ist bemüht, da Ruhe reinzubringen sozusagen. Er ist bemüht, Ruhe reinzubringen und auch einfach, auch so von der Wortwahl her, versucht er nicht so daherzureden, sage ich jetzt mal, wie Matthias Sammer, immer irgendwie einen tieferen Sinn in jeden Satz versucht reinzulegen, sondern der redet halt einfach so, dass ihn die Leute, glaube ich, auf Schalke gut verstehen. Und deswegen, finde ich, passt er da rein. Und was man natürlich auch gesehen hat, hat ein Interview gegeben, glaube ich, letzte Woche im Kicker. Da hieß es dann auch, also uns blieb gar nichts anderes übrig, als Ruhe zu bewahren. Wie man so, glaube ich, in den vergangenen Jahren auf Schalke gesehen hat, gibt es da schon noch Alternativen. Hat da sehr viele. Muss da nicht so ruhig bleiben, wie es dann am Ende tatsächlich also von Managementseite, von Vereinsseite vorgelebt wurde, trotz 5 Niederlagen zum Start. Dann kam der Brustlöser sozusagen im Spiel gegen Gladbach. Wie wichtig war das und was waren die Gründe? Nur der geschenkte Elfmeter, den er da kassiert? Irgendwann mal ist halt der Punkt da. Ich glaube ja auch nicht, dass Schalke in dem Spiel unbedingt besser war, schon gar nicht um 4 Tore besser. Das sind halt so diese Gesetze da in der Fußball-Bundesliga, von der ich ja immer behaupte, dass es da gibt Bayern München und dann gibt es noch 2 Mannschaften, die immer so nach Abstieg riechen und der ganze Rest dazwischen. Ist immer die Frage, wann triffst du auf welchen Verein? Ist der auch in der Abwärtsspirale, was so die Erfolge anbelangt, oder ist er gerade in einem Hoch? Dieses Spiel gegen Gladbach war so, wir sind, glaube ich, auch glücklich in Führung gegangen und dann lief das Spiel einfach für uns. Und danach hatten wir halt Spiele, auch die wir, ich denke an Krasnodar, so ein Spiel, wenn wir das am 3. Spieltag spielen, verlieren wir das. Das Spiel, das hätten wir definitiv am 3. Spieltag oder so, sag ich mal, im September, hätten wir das verloren. War nicht die bessere Mannschaft und wir haben 2 Duseltore gemacht und haben ein, sag ich mal, Spiel, in dem Schalke definitiv die schlechtere Mannschaft war, haben wir am Ende 2-0 gewonnen. Und gegen Gladbach sehe ich so ein bisschen ähnlich. Das war halt der Turnaround dann am Ende. Irgendwie musstest du gewinnen, egal wie. Ja, und von da ab läuft es halt besser, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. 9 Spiele ohne Niederlage spricht irgendwie für sich. Und in der Liga sind es nach den 5 Auftaktniederlagen halt jetzt irgendwie 5 Spiele ohne Niederlage, 3 Siege, 2 Unentschieden. Kann sich sehen lassen. Und in der Tat war ein wichtiges Spiel da gegen Gladbach. Das war irgendwie der Wendepunkt, hoffe ich mal. Also es war auf jeden Fall jetzt mal für die 5 Spiele danach. Ob es so weitergeht und wie lange es so weitergeht, werden wir sehen. Jetzt verbindet ja Schalke und Wolfsburg einiges, vor allen Dingen ehemalige Spieler. Der Kollege Naldo kehrt zurück, ja vor der Saison ja relativ überraschend gewechselt nach Schalke. Ist am Anfang auch nicht besonders gut klar und auch gut weggekommen in der Beurteilung. Wie siehst du ihn im Moment und was glaubst du, was wird das für eine Rückkehr werden dann letztendlich? Ja, jetzt weiß ich nicht, wie das in Wolfsburg so gehandhabt wird mit Spielern, die, sage ich mal, zurückkehren und lange Zeit für den VfL gespielt haben. Er war absoluter Publikumsliebling bei uns. Also ich bin auch selber mal gespannt, wie die Fans damit umgehen. Du hast es ja schon erwähnt, also der ist natürlich mit vielen Vorschusslorbeeren in die Saison gegangen, ist auch natürlich, da hat sich auch der neue Manager ein bisschen selbst gelobt für den Coup, ihn so zu verpflichten. Und dann ist er so, sag ich mal, spielerisch so in die Saison gekommen, wie der Rest der Mannschaft, nämlich nicht gut. Und auch da für ihn gilt dasselbe für die ganze Mannschaft. Seit sich die Erfolge da wieder eingestellt haben, ist auch die Formkurve ansteigend. Und ich glaube, er hat einfach so vom Typ her, so, ist er so ein bisschen auch so, hat taugt er zum Publikumsliebling. Ne? Das ist so ein ruhiger, zurückhaltender Typ, spuckt keine großen Töne. Lacht immer, wenn man... Immer auch, ob im Interview oder auch im Spiel sogar manchmal. Er hat einfach eine positive Ausstrahlung. Und ich glaube, deswegen mögen ihn die Leute und ich traue dem auf lange Sicht, obwohl er jetzt schon mit, wie alt ist er? 33? Also viele Jahre wird er nicht mehr auf dem Niveau spielen können, aber auch für den Rest der Karriere, wenn er die jetzt auf Schalke dann noch zu Ende bringt, dann traue ich ihm durchaus so eine Rolle wie in Wolfsburg auch zu, dass die Leute ihn sozusagen mögen und seine Art halt einfach schätzen und fußballerisch da hinten, er spielt ja in der ich weiß nicht, ob in welcher Formation Wolfsburg gespielt hat. Schalke spielt ja jetzt, seit sich die Erfolge eingestellt haben, mit einer Dreierkette. Ja, bei uns war klassisch Viererkette. Genau, und er spielt da zentral mit zwei anderen Innenverteidigern links und rechts und das, glaube ich, kommt ihm absolut zugute und ich habe so das Gefühl, trotz Weltmeister Hövedes hat er so ein bisschen die Chefrolle in der Abwehr. Den Hut auf da. Ja gut, genau. Das war ja auch in Wolfsburg vorgesehen, dass wir ihn da auch behalten, aber hat leider nicht sein sollen, er hat sich anders entschieden. Ein anderer, ja, Kunde sozusagen, einer, der Wolfsburg und Schalke verbindet, Julian Draxler, kann nicht spielen am Samstag, hat noch muskuläre und Adduktorenverletzung, glaube ich. Der neue Coach Valeria Ismael hat ihn so ein bisschen angezählt, jetzt auch nochmal wegen seiner Geschichte, die im Sommer gelaufen ist. Wie hast du das aus der Entfernung von Schalke sozusagen verfolgt? Dieses ganze Hickhack, dieses ganze Sommertheater, hat dich das überrascht? Wie beurteilst du das jetzt dann auch, was mit Julian abgelaufen ist? Ja, man könnte jetzt sagen, Schadenfreude so ein bisschen. Nein, aber ich glaube, das würde dem Spieler auch nicht gerecht. Das ist ja ein junger, sympathischer Kerl, super Fußballer, der im Prinzip seine Karriere in Wolfsburg genauso fortgesetzt hat, wie er sie auf Schalke geführt hat. Er hat dann mal 3-4 Spiele, da spielt er sensationell. Da kann man eben durchaus sozusagen diesen Stempel Weltklasse aufdrücken, Buff. Das war ja auch bei der EM so. Und dann hat er wieder von einem Spiel aufs andere kippt das. Und dann Konstanz, spielt, die nicht da ist, sozusagen. Ja. Dann spielt er 3 Spiele unterirdisch. Du fragst dich dann manchmal, hat er mitgespielt? War der auf dem Platz? Also das ist unerklärlich, so diese Schwankungen nach wie vor, weil jetzt muss man ja mittlerweile sagen, der spielt ja auch 5-6 Jahre Bundesliga schon. Der hat ja unter Magath bei Schalke angefangen und das ist schon eine Zeit lang her. Ich glaube, der ist mittlerweile auch 23. Mhm. Ja, so, also, und hat ja früh angefangen mit 17. Das heißt, also der hat ja auch eine gewisse Erfahrung und jetzt sollte man denken, mit der Erfahrung handelt er das auch besser mit der Konstanz. Aber, ja, wem sagst du das? Wir haben ja auch gehofft, dass es... Ja, und es ist tatsächlich... das hat sich fortgesetzt bei Wolfsburg, was auch bei Schalke bei ihm das Problem war, nämlich, dass er nicht irgendwie mal eine Halbserie wirklich auf einem Niveau hinkriegt. Jetzt hat ja Julian nicht gespielt. Bei unserem Brustlöser, hoffentlich, der es dann hoffentlich gewesen ist, gegen Freiburg mit dem 3:0, war er ja auch schon verletzt. Da war dann auf einmal eine ganz, ganz andere Wolfsburger Mannschaft auf dem Platz, die als bisher in der Saison. Was für eine Mannschaft, für eine Wolfsburger Mannschaft erwartest du denn dann am Samstag und was auch für ein Spiel? Also ist das jetzt tatsächlich die berühmte eine Schwalbe, die noch keinen Sommer macht oder war es tatsächlich auch die Wende, die euch dann sozusagen vielleicht auch Kopfzerbrechen bereiten könnte? Ob uns das jetzt Kopfzerbrechen bereiten muss, dass Wolfsburg am letzten Spieltag in Freiburg 3:0 gewonnen hat, glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Schalker sind gut beraten oder wir wären gut beraten, wenn, oder die Mannschaft wäre gut beraten, wenn wir genauso weiterspielen würden wie die vergangenen Wochen, mehr auf sich selber gucken, aus Selbstvertrauen schöpfen und sich nicht so sehr daran zu orientieren, was Wolfsburg am letzten Spieltag gemacht hat, sondern halt sicher stehen, versuchen wirklich so diese am Anfang der Saison, die ersten 5 Spieltage sind uns ja, sag ich mal, fast in jedem Spiel individuelle Fehler zum Verhängnis geworden. Es war ja nicht so, dass wir unter Dauerdruck standen und dann irgendwann mal die Tore zwangsläufig fielen, sondern wir immer wieder irgendein anderer Spieler einen Bock geschossen hat und wir so verloren. Und das haben wir halt abgestellt. Und ich hoffe, das bleibt jetzt in Wolfsburg auch, oder das wird in Wolfsburg genauso sein, dass die Spieler sozusagen voll konzentriert an die Sache gehen. Gehen sie natürlich immer, aber dass sie halt keine individuellen Fehler passieren, aus denen dann irgendwelche Tore resultieren. Und ich bin da durchaus, durchaus optimistisch, dass was zu holen ist. Ich will mich jetzt nicht auf irgendwie Sieg einschießen. Frage ich dich sowieso gleich noch, was du tippst. Ja. Also ich glaube durchaus, dass für die Schalker was drin ist und ich hoffe halt, dass tatsächlich diese Aufwärtsspirale weiter anhält und auch wenn Wolfsburg jetzt am letzten Spieltag gewonnen hat, bin ich optimistisch, dass wir was holen. Mit dem Sieg wäre man an euch vorbei, deswegen tippe ich ja auf ein cooles 1-0 für Wolfsburg. Wie sieht es bei dir aus? Ich tippe mal auf ein 2-2. Obwohl ja, doch, Schalke-Wolfsburg sind immer torreiche Spiele. Also da fallen immer mehr, da fallen immer mehr als eine oder zwei Buden. Wenn ich zurückdenke, vor 2 Jahren haben wir, glaube ich, 3-2 zu Hause gewonnen. Haben wir schnell geführt, 3-0. Dann hat Wolfsburg noch 2 Tore gemacht. Letzte Saison war es, glaube ich, zu Hause 3-1. In Wolfsburg haben wir 3-0 verloren. Ich glaube, das Jahr davor haben wir 4-0 verloren. Also von daher, da fallen immer eine Menge Tore. Ich hoffe, diesmal sind sie besser verteilt als sonst in Wolfsburg. Ja, ich hoffe natürlich auf ein einseitiges Ergebnis. Total langweilig, nach 10 Minuten entschieden, so wie das Spiel letztes Mal auf Schalke war. Ja. So ist es halt. Das war Mario Turic, Redakteur von RTL Aktuell und wie ihr alle gemerkt habt, Experte für Schalke 04. Ich danke für das Gespräch. Danke auch. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Heute mal wieder ein kurzer. Warum mögen Eichhörnchen keine Eintracht Braunschweig-Fans? Weil da zu viele hohle Nüsse drunter sind. Entlassen möchte ich euch aber nicht ohne die Geschichte, die mich diese Woche umgetrieben hat. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Der Sponsor des VfL UPS hat ein Trikot von Julian Draxler verlost oder wollte es verlosen und hat das bei Facebook getan. Und derjenige, der die meisten Likes auf seinen Kommentar darunter vereinigen konnte, der hat das Trikot oder sollte das Trikot bekommen. Das hat sich ein, ja, offensichtlich Kölner Fan zunutze gemacht und hat nicht nur den VfL verunglimpft und gesagt, dass er den VfL hasst, sondern er würde auch das Trikot gerne gewinnen, damit er es als Putzlappen verwenden kann. Daraufhin gab es ganz, ganz viele von VfL-Hatern entsprechende Likes dazu und er lag da auch lange in Führung. Ich habe das gesehen, ich fand es eigentlich unter aller Sau, habe mich da entsprechend auch beschwert und auch dazu aufgerufen, dass möglichst viele VfL-Fans aufstehen, ihren Klick machen und entsprechend auch dagegen vorgehen, damit derjenige, der das Trikot gar nicht haben möchte eigentlich, das Trikot auch nicht bekommt. Ich finde, dass es eine sinnvolle Geschichte ist, wenn man so etwas verlost. Ich finde das auch eine tolle Gelegenheit für ganz, ganz viele Fans und da sollte es nicht dazu dienen, unserem Verein in irgendeiner Form öffentlich Schaden zuzufügen. Der Express in Köln hat das auch gleich aufgegriffen und hat gesagt, ja, lustige Aktion und der Typ zeigt jetzt mal den Wolfsburgern, das war so ein bisschen der Tenor. Jedenfalls habe ich das da rausgelesen, mich hat das sehr, sehr geärgert und es haben ganz, ganz viele von euch mitgemacht und versucht, das entsprechend zu verhindern, beziehungsweise haben da Stellung bezogen. Dafür herzlichen Dank. Es gab aber auch einige, die gesagt haben, der Lenny, was regt er sich doch auf, kann sich den Blutdruck, den hohen Bluthochdruck sozusagen sparen. Ja, auch das ist lieb gemeint. Ich kann auch jede Meinung da akzeptieren, wenn einer meint, es gibt wichtigere Dinge auf dieser Welt. Man muss sich jetzt nicht darüber aufregen und wer uns scheiße findet, der findet uns halt scheiße. Ich sehe das halt ein bisschen anders, weil wenn man auch so argumentiert, der Klügere gibt nach, dann sage ich auch ganz ehrlich, dann heißt das Weltherrschaft der Vollidioten und das bin ich auch über weite Teile nicht bereit zu akzeptieren. Jetzt ist die Aktion entsprechend ausgelaufen. Mal gucken, wie UPS dann entscheidet. Es gibt Tendenzen, so wie ich das mitbekommen habe, wie mir mitgeteilt wurde, dass man da entsprechend einschreitet und sich da auch was überlegt hat. Ich kann mir also gut vorstellen, dass diese ganze Sache gut ausgeht, auch im Sinne des VfL und für uns. Und egal, was man auch von Julian Draxler halten sollte, das ist ein Spieler, der steht bei uns unter Vertrag und solange er das tut und für uns spielt, ist er ein Wolf und das müssen wir auch entsprechend so respektieren und akzeptieren. Und deswegen möchte ich auch das nochmal an dieser Stelle ganz besonders betonen, dass egal, welche Nummer da auf diesem Trikot ist und wer da unterschrieben hat, das ist ein Spieler des VfL. Und da muss man dann auch entsprechend mal seine Stimme erheben und auch dagegen sagen, wenn das verunglimpft werden sollte. Dann möchte ich noch auf eine Sache aufmerksam machen oder hinweisen und zwar auf die Möglichkeit, den VfL Wolfsburg nach Florida ins Trainingslager jetzt im Winter zu begleiten. Im Januar geht's los. Da endet heute sozusagen die Frist des Ferienfliegers, so wenn man sich für einen Ferienflieger anmelden möchte. Da gibt's die Möglichkeit, nähere Informationen natürlich im Netz, beim Fanbeauftragten, beim VfL Wolfsburg himself. Und wer möchte, kann da mitfliegen. Florida im Winter ist ja jetzt auch nicht so das Schlechteste. Und dann gibt's ja, glaube ich, noch Testspiele, unter anderem gegen Bayer Leverkusen. Also insgesamt eine tolle Gelegenheit, Wer dabei sein möchte, hat noch die Möglichkeit bis heute, soweit ich das weiß. Da möchte ich mich bedanken bei Sebastian Wolfgang für die inhaltliche Unterstützung und sage mal, 3 Punkte gegen Schalke werden so, so geil, werden so, so wichtig auch wiederum, dass wir auch den Heimsieg einfahren, nachdem wir alle lechzen. Und deswegen sage ich, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Nur der VfL.